die am Automaten eine Kleinigkeit für mich. Eine Kleinigkeit für mich, die am Automaten was für mich. Glaube mir, es lohnt sich auch für dich. Wenn wirst du mich auch nur ein einziges Mal heute führen, wirst du kann dir Genüsse für mich ziehen müssen. Soll ich heute Abend freudig sein, bist du aber lieber haben und so darauf mehr, mach den Automaten für mich. Die am Automaten macht für mich. Aus dem Vieh ist bitterer Ernst geworden, alte Liebe rostet aber nicht. Man wird zwar älter, doch drum nicht kälter. Zur Liebe kommt jetzt noch die richtige Pflicht. Ihre Wünsche wurden leider größer, Süßigkeit errühren nicht ihr Herz. Jetzt will sie Ringe und andere Dinge, ihr früherer Wunsch klingt heute nur wie ein Herz. Tut sie doch was für dich, ich bitte sehr. Lass mir es lohnt sich auch für dich, es lohnt sich auch für dich. Denn willst du mich auch nur ein einziges Mal heute küssen, wirst du von dir den Nüsse für mich ziehen müssen. An dieser Kassen davon soll ich heute Abend hier mich freundlich sein. Dann nicht vergessen, dass kein Mann die Bande trotzdem ein. Willst du aber Liebe haben, so war noch mehr. Mach den Automaten für